Schmerz. Der Feind wird von uns entehrt. Gemarterte Volknaden darf es nicht geben. Verdorbener Charakter, verdorben die Seele. Ein schwarzes Kreuz auf weißem Grunde. Wir sind mit den Zwölfen im ewigen Bunde. Wir sind Meister der Grausamkeiten. Bereit, Angst und Schrecken zu verbreiten. Blutgetränkter Nebel uns, wir sind dem Tod verpflichtet. Huldigen der Kriegskunst, der Feind wird vernichtet. Hört die Geschichten von Tod, Blut und Krieg. Die Zeichen sich vernichten, das alte Heer wird erweckt. Tod, Blut und Krieg. Tod, Blut und Krieg. Wir sind dem Tod verpflichtet.